Bist du ein Rassist? Bist du ein Antisemit? Hallo zusammen, willkommen am Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist der Auftritt von Steve Bannon in Zürich. Und zwar ist Steve Bannon von einer Schweizer Zeitung nach Zürich eingeladen worden, um einen Vortrag zu halten. Die Schweizer Zeitung ist die Weltwoche gewesen. Im Rahmen der Veranstaltung hat er sich zu verschiedenen Themen geäußert, so zum Präsidentschaftswahlkampf in den Vereinigten Staaten, als auch zu bestimmten politischen Entwicklungen in Europa. Genau, kurz zur Person von Steve Bannon. Er ist der ehemalige Chef von der konservativen Internetseite Breitbart. Die letzte Zeit war er auch der Leiter der Wahlkampagne von Donald Trump. Der Chief Strategist in seiner Regierung. Vor ein paar Monaten ist er zurückgetreten, jetzt reist er durch die Welt, macht Vorträge, hält Reden und versucht seine Agenda möglichst breit zu publizieren. In der ersten Linie redete Bannon in Zürich über die Verbreitung vom Populismus in der westlichen Welt. In der ersten Linie in Großbritannien mit Brexit, in Amerika mit dem Sieg von Donald Trump und auch in Frankreich, Deutschland und jetzt in Italien. Er redete ziemlich viel über die Ergebnisse der letzten Wahlen in Italien, über den Sieg von Fünf-Sterne-Bewegung und Liga Norte. Das erste Phänomen, auf das er eingeht, womit er faktisch sozusagen den Anfang einer Bewegung, einer populären rechten Bewegung sieht oder konservativen Bewegung gegen das Establishment und gegen die Eliten, ist das Brexit. Darauf geht er als erstes ein. At 3:30 in the morning, 3:45, Nigel Farage declared victory. At, I think it was 7:30, 6:30, Peter Mandelson, said it was the worst day in British history post-war. David Cameron called Buckingham Palace, I think at 7:30, said he was going to resign. At 8:30, he's in front of Downing Street, resigning as Prime Minister. Nigel Farage went out to see the cameras, I think at about 8:30, 9 o'clock. And there he said, if it hadn't been for Breitbart London, a site we had set up a couple of years before, this victory wouldn't have happened. And the reason was Breitbart provided a platform for free people to exchange ideas, particularly about the campaign to leave the EU. Zweiter Punkt der Rede ist die Person von Donald Trump. Bannon sagt, dass Donald Trump kein Lobbyist ist. Als Kampagnenleiter erlaubte Bannon Donald Trump alles sagen, was er wollte und wie er wollte. Aber die folgenden drei Punkte sollte Trump immer im Blick behalten. Die illegale Einwanderung, die Zurückholung der Arbeitsplätze nach Amerika und das Beenden der internationalen Kriege, die die USA momentan führen. And we turned it around because we let Trump be Trump. We said, look, all this other stuff you're doing, just focus on three things. Number one, we're going to stop massive legal immigration and limit legal immigration to get our sovereignty back and to protect our workers. Number two, we're going to bring back manufacturing jobs to the United States. And number three, we're going to get out of these pointless foreign wars that we're fighting all over the globe, particularly in the Middle East, Central Asia. Er erwähnt dann auch sozusagen drei Faktoren, mit denen die Eliten oder das Establishment Druck auf den Bürger ausbilden, um ihre Interessen möglichst straff durchzuziehen. Zum einen erwähnt er auf wirtschaftlicher Ebene und währungstechnischer Ebene das Instrument der Zentralbanken. Hier erwähnt er dann auch später im Rahmen der Antwort, die er gibt, auf Fragen die Europäische Zentralbank mit ihrer Zinspolitik. Zum anderen erwähnt er natürlich dann auch die Regierung, die sich faktisch nur als Instrument dazu sieht, Pflichten des Bürgers durchzusetzen, aber kaum noch Rechte gewährt, was eigentlich dem ursprünglichen Konzept des Staatsbürgers widerspreche. Und zum Dritten dann auch die global agierenden Unternehmen, als da wären Google und Facebook, die die Daten der Kunden aufnehmen und dann nach eigenem Gutdünken, teilweise auch ohne den Kunden zu informieren oder den Nutzer zu informieren, global verarbeiten. Das heißt also, dass der wahre Wert dieser globalen Akteure im digitalen Bereich, Googles und Facebook zum Beispiel, wäre dann seiner Ansicht nach nicht unbedingt das, was sonst als Produkt vermarktet wird, sondern die Information über den Nutzer. Und sozusagen, dass der Bürger oder der Nutzer sozusagen gläsern wird und nicht mehr Verfügungsgewalt hat über seine eigenen Daten. Diese drei Ebenen, mit diesen drei Ebenen erkennt er sozusagen Machtstrukturen, die sich gegen den Bürger richten und seiner Interessen zugunsten der Eliten. Und das, was er entgegensetzt, ist zum einen in Bezug auf die Zentralbanken, das Aufkommen von Kryptowährungen. Da sieht er dann auch die Möglichkeit, dass der Bürger in Bezug auf das Ökonomische zumindest wieder mehr Mitspracherecht erlangen kann, das heißt dadurch, dass die Kryptowährungen, die Zentralbanken sozusagen keine Verfügungsgewalt mehr haben über das Währungssystem und zum anderen, dass im Rahmen dieser neuen politischen Phänomene die Bürger sich ihrer Rechte genauso wie ihrer Pflichten bewusst werden. Populist nationalist movement, the driving force. Think about it for a second. Central banks are in the business of debasing your currency. Central governments are in the business of debasing your citizenship. The central technology conglomerates are in the business of debasing your own personal sovereignty and your own data, your own information, what you generate. And that's the convergence of forces that you're going to see. You're going to see a revived and strong populist anti-establishment movement in all these countries. No matter if we win lose some elections, you're going to see the momentum build. At the same time, you're going to see what is called the cryptocurrency or blockchain, which is the very heart of it in Switzerland. That new currency is going to empower this movement, empower companies, empower governments to get away from the central banks that debase your currency and make you what is slave wages, keep you on the spinning wheel of slaves to debt, and that kill any type of thrift or any type of efficiency or any type of productivity you might have. Just like a central government is in the business of debasing your citizenship. Weiter redete Bannon über die Rolle von China. Er nennt China und seine wirtschaftliche Politik als Hauptfaktor der Destabilisierung des Systems im Westen. Vor allem redete er über den Gegensatz von China gegenüber dem Westen. Bannons Meinung nach hat China heutzutage wirtschaftliche Überkapazitäten, die auf den Westen ausgelagert werden und im Prinzip zur Vernichtung der Industrie in den westlichen Ländern führt, vor allem in den USA. And the most important is the rise of China. And the people that are going to feel the rise of China the most is Europe. Brexit in 2016, Trump election are inextricably linked. And I argue they're linked because of China. Deporting Chinese overcapacity and deflation gutted the Midwest heartland, industrial heartland of our country. And also the Midland of England. Although it came through Germany and other places, it's still the excess capacity of China's industrial might in the exporting of deflation. Das heißt also zum einen dieser Gegensatz zu China, zum anderen aber auch zwei Phänomene, die ja nicht entkoppelt sind, sondern zusammenhängend. Nämlich zum einen die illegale Einwanderung und liberalere Einwanderungspolitiken im Allgemeinen, als auch der freie Welthandel. Das heißt also, er ist ein Befürworter, so sagt er, des freien Welthandels, sofern die Bedingungen für alle teilnehmenden Staaten gleich sind und auch bestimmte Regeln eingehalten werden von allen, die an diesem Welthandel teilhaben wollen. Das sieht er nicht im Falle Chinas. Das heißt also, das, was er erkennt, ist, dass die illegale Einwanderung oder die Liberalisierung auch generell der Einwanderungspolitiken zusammenhängend mit einer freien Weltwirtschaft, ohne dass dann alle teilnehmenden Staaten und Wirtschaften oder Volkswirtschaften tatsächlich die Regeln einhalten, dass das im Grunde genommen nichts anderes darstellt als eine Strategie, um die Gehälter derer zu drücken, die im Westen sozusagen die Arbeiterschicht ausmachen. Das heißt also, dass dass die Eliten nichts anderes damit durchführen wollen als eine Erhöhung der Profite zu Lasten des Arbeiters. The rise of China is unprecedented in human history, and it is accelerated by American and global elites that not just allowed it to happen, but accelerated it happen. And now, 20 or 25 years into it, they tell us, hey, guess what? We were wrong. As China got more powerful, as China got more prosperous, it didn't become more liberal, it didn't become more democratic, it didn't become more free, and it didn't become more free market capitalist. It's the regime, not the Chinese people, but the regime is a totalitarian state, a mercantilist totalitarian state. And that's what makes free trade with them a radical idea that you can only lose on. Als Reaktion auf diese ganzen Prozesse sieht Bannon jetzt zwei politische Strömungen, die in sozusagen rechte und linke Bewegungen einordnen könnte. In der ersten Linie geht es um konservative, populistische Bewegungen, die als Grassroot-Organisationen entstehen. Der Anfang war die Gründung von Tea Party in den USA. Und man sieht, man spürt, dass Bannon diese Bewegungen, vor allem diesen Bewegungen, sympathisiert. Und als zweite Bewegung sieht Bannon progressive Strömungen, die in solchen Kampagnen wie MeToo oder Time's Is Up gerade realisiert werden. Sie sieht Bannon ziemlich skeptisch. Er hat Angst davor, dass die Leute, die Anhänger dieser Bewegungen, die ganze gesellschaftliche Struktur komplett ändern wollen und vergleicht sie mit französischen Revolutionären. Während die Konservative werden von Bannon mit den amerikanischen Revolutionären verglichen, die seiner Meinung nach eher positive Auswirkungen auf die ganze Welt erzeugten. There is another revolutionary movement that is starting at the same time. And I'm not here to opine whether it's right or wrong. I'm not here to opine whether it's good or bad, because I don't know. But I can see its revolutionary force. And that's what I refer to as the Time's Up movement. If you saw the Oscars the other night, or if you saw the Golden Globes, you've seen what's happening, there's a motivation. You saw what happened in Virginia and in Alabama. You're starting to see an empowered grassroots on the left by what's called now, not the Me Too, but the Time's Up movement. It is a movement that I think focuses on the power dynamics of society, and it asks some deep and searching questions, questions that are going to have to be answered. As I look at it, the populist nationalist movement is equated, I think, to the American Revolution, where it talks about where sovereignty lays and who makes the decisions about sovereignty. Is it an imperial power, or is it the colonial people? The Time's Up movement, and this is, I'm not opining about its justice or its rightness or wrongness, I'm just studying it. But I equate it to the French Revolution, a complete turning upside down of society in the structure of society. And time will tell, but I will tell you, in every country, starting in the United States and starting in the midterm elections of 2018, these two forces are going to collide. And we're going to see who wins and who loses. Ja, Gustavo, ziemlich lange und informationsgeladene Rede. Ich fand sie sehr interessant. Und einigen Punkten von Bannon muss ich ehrlich gesagt zustimmen. Er ist natürlich eine sehr umstrittene Person und man kann nicht alle seine Gesichtspunkte komplett ohne Bedenken übernehmen, aber einige Punkte fand ich sehr interessant. Ja, du musst auch noch bedenken, im Rahmen der Veranstaltung ist ja auch explizit gefragt worden, und zwar sehr direkt: Bist du ein Rassist? Bist du ein Antisemit? Und er konnte tatsächlich dann auch, was er erwidert ist, dass das natürlich absoluter Unsinn sei, Das war seine Aussage. Es gibt von all seiner gesamten Tätigkeit als Journalist bei Breitbart, sowohl über schriftlich verfasste Artikel, als auch über seine Radiotätigkeit, also 5000 Stunden Arbeitsstunden als Radiomoderator sind archiviert. Stellt natürlich auch die Herausforderung, finden Sie auch nur eine Stelle, an der ich mich negativ zu einer bestimmten Ethnie oder Konfessionsgruppe äußere. Das heißt also, es gibt eigentlich keine Belege, und er sagt dann auch, dass im Rahmen des Wahlkampfs das Lager von Hillary Clinton erstmalig diese Vorwürfe tatsächlich äußerte, ohne irgendwelche Belege hierfür einbringen zu können. Er ist sicherlich ein sehr kontroverser Akteur gewesen, auch während des Wahlkampfs, auch zuvor. Breitbart ist sehr ein kontroverses Medium, eine sehr kontroverse Plattform. Das, was er aber jedoch sieht, ist in erster Linie, dass der Westen sich in Umbruch befindet. Und du hast es schon im Vorfeld erwähnt, das heißt also dieses Zitat aus der Veranstaltung, er sieht dann auch zwei Hauptströmungen, die eigentlich Anti-Establishment sind oder gegen bestimmte, je nach Wahrnehmung, verfahrene oder beziehungsweise verkrustete Strukturen, politisch, gesellschaftlich, ökonomisch. Zum einen rechts und zum anderen die links, das heißt, er verwendet hier auch das Bild, historische Bild von zwei Revolutionen. Amerikanisch, das heißt nicht die Strukturen zerstören, sondern darauf aufbauend, und französische Revolution, diese, das heißt also Tabula Rasa, und aus der Asche soll dann sozusagen des alten Systems heraus ein neues erschaffen werden. Dieses historische Bild nutzt man in der angelsächsischen Welt immer und immer wieder. Dieses historische Bild wurde auch in der angelsächsischen Welt auch vor dem Ersten Weltkrieg und während des Ersten Weltkriegs in Bezug auf Deutschland verwendet, wobei Deutschland natürlich das Negativbeispiel war, das alles vernichten wollte. Das wurde dann, da gibt es auch ein weiteres historisches Bild, das er auch einbringt im Rahmen der Veranstaltung, nämlich, und das wurde auch gegen Deutschland, sowohl gegen das Deutsche Kaiserreich während des Ersten Weltkriegs, als auch gegen das Dritte Reich verwendet, Athen gegen Sparta. Das heißt, dieser Gegensatz oder beziehungsweise dieses historische Bild, Athen gegen Sparta, Athen die Demokratie, Sparta das Diktatorische, das Absolutistische, diesen Gegensatz, dieses historische Bild, das die angelsächsische Welt über einen sehr langen Zeitraum immer wieder einbringt, wobei sie sich natürlich immer wieder selbst als Athen wahrnehmen, das muss man auch mit sehen, Bannon sieht dann auch den Westen so, wird hier eingebracht, auch im Gegensatz zu China. Das heißt also, das Wichtige bei Bannon ist, es ist nicht mehr alles rein innerhalb der westlichen Sphäre zu verstehen, sondern der Westen reagiert zum Teil auch auf China. Trump, Brexit, die Probleme, der möglichste Fall der Europäischen Union, die Wahlausgänge in Italien, in Frankreich, in Österreich, in der Tschechischen Republik, Ungarn, das sind alles direkt oder indirekt Resultate eines Gegensatzes zwischen der westlichen Welt und China. Und hier sieht er bestimmte Ebenen, die da eine Rolle spielen. Zum einen natürlich als allererstes das Wirtschaftliche. China schafft Überkapazitäten, subventioniert seine Produkte, agiert in einem freien Welthandel, auch in den Vereinigten Staaten, jedoch nicht die Regeln einhaltend, auf die dann die westlichen Partner pochen oder Handelspartner, zerstört somit, so Bannon, die entsprechenden Branchen im Westen und verschafft sich damit sozusagen künftig eine Hegemonialstellung in bestimmten Branchen. Und das ist das, was er kritisiert auf wirtschaftlicher Ebene. Es gibt aber auch eine politische und staatsphilosophische Kritik, die er immer wieder einbringt. China ist eine Diktatur, ein quasi absoluter Staat mit einem Staatschef, der sich noch vor einigen Tagen sozusagen so selbstständig dann auch so auf Lebenszeit zum Staatschef deklarierte. Das heißt also, wie soll ein absolutistischer Staat, ein totalitaristischer, eine absolutistische Diktatur mit einer Wirtschaft, die aus Merkantilismus besteht, in dem jegliche Regel, auch des Patentrechts und des geistigen Eigentums, regelrecht ignoriert wird, gleichzeitig auf eine freie Weltwirtschaft pochen, in der tatsächlich die anderen diese Regeln einzuhalten haben und China selbst nicht. Das heißt, diesen Gegensatz sieht er, so schildert er die Situation. Und das muss man sehen. Das heißt also, er sieht dann auch, das erwähnt er dann auch in einem Nebensatz, dass diese politischen Änderungen sich nicht nur auf den Westen beschränken werden. Also mit dem Westen meint er natürlich auch nur Europa und die Vereinigten Staaten, beziehungsweise auch Kanada und vielleicht auch noch ein peripher, wahrscheinlich Australien und Neuseeland, also die angelsächsische Welt und Europa, sondern auch auf andere Regionen der Welt, die auch ebenso auf China reagieren müssen, die kommende Macht, das kommende Sparta. Und stimmst du dieser Vision zu? Ja, das heißt also, ich stimme in Bezug auf das Wirtschaftliche dieser Wahrnehmung zu. In Bezug auf das Politische ist es nicht zu bestreiten. China ist eine Diktatur. Und der große Unterschied zum Westen, deswegen hat Ben in der Hinsicht auch recht, während westliche Demokratien immer nur auf eine Legislaturperiode hin planen, ja, oder nur planen können, weil ständig ein Wahlkampf besteht, ist es so, dass China den großen, jetzt im Rahmen dieser totalitaristischen Staatsstruktur mit einem Staatschef, der sich jetzt auf Lebenszeit sogar selbst dazu propagiert oder proklamierte, Entschuldigung, dass hier China natürlich auch einen Planungsvorteil hat. China kann in Jahrzehnten denken. China denkt in 20, 30, 40 Jahren voraus. Und das nicht nur in Bezug auf bestimmte industrielle Branchen, sondern in allen, im gesamten Staatswesen. Das können wir im Westen nicht. Im Westen müssen wir halt in der Planung uns immer sehr stark beschränken aufgrund der demokratischen Verhältnisse. Das heißt also, dieser Gegensatz wird sozusagen ausschlaggebend sein. Und da muss man sehen, zum einen, wer setzt sich bei uns durch? Ich bin der Ansicht, ich sehe das nicht so dramatisch. Also es sieht ja nur entweder diese französische Revolution von links oder diese amerikanische Revolution von rechts. Ich sehe das nicht so dramatisch. Ich bin immer noch der Auffassung, dass Reformen in bestimmten Bereichen so gegeben sein können, dass wir Demokratie, Wohlstand vielleicht noch aufrechterhalten können, ohne irgendeine Art von Revolution. Aber er sieht das dann halt so. Er sieht das ein bisschen radikaler, aber in Bezug auf den Gegensatz Westen und China teile ich seine Auffassung. Gut, und was denkt ihr? Stimmt ihr der Vision von Steve Bannon zu? Oder haltet ihr das für einen Science-Fiction-Roman? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen über Kryptowährungen, PayPal und Patreon. Danke und ciao. Danke und ciao.